Die politische Kultur in Deutschland versumpft. Es gilt nicht mehr, was ist, es gilt, was zieht. Den Ausschlag geben Ängste und Befindlichkeiten. Den Ausschlag gibt die Rechthaberei. Der Reihe nach. Am Anfang dieser Woche hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern einen fulminanten Wahlsieg gefeiert. Es ist ein armes Bundesland, das aber immerhin in den vergangenen 10 Jahren seine Arbeitslosigkeit halbiert hat. Der Nordosten schließt auf, egal, den Wahlkampf prägte die Erzählung des Abgehängtseins. Der Ausländeranteil liegt bei nicht einmal 4%, egal, Flüchtlinge waren ein Riesenthema. In Mecklenburg-Vorpommern haben so viele AfD gewählt, dass man meinen könnte, es gäbe mehr Moscheen als redgedeckte Häuser und an den Stränden der Ostsee dürften die Urlauber nur noch vollverschleiert baden. Aber Populismus funktioniert eben nicht, indem man nüchtern bilanziert. Der Populist setzt nicht Fakt gegen Fakt, Konzept gegen Konzept, Idee gegen Idee. Der Populist lebt vom Gefühl. Hier setzt er an, in den Gefühlswelten spielt er reizt die Fantasie des Publikums. Die Übertreibung gehört zu seinen wichtigsten Fertigkeiten. Der Populist führt seine Angriffe mit Begriffen. Er lädt diese Begriffe auf, mal spöttisch, mal höhnisch, mal leutselig, mal alarmiert. Da droht die Islamisierung, da scheitern die Altparteien, da braucht es den gesunden Menschenverstand. Schauen wir uns die Diskussion in dieser Woche noch einmal an. Als die AfD gewonnen hat, streiten die anderen Parteien über die Kanzlerin Angela Merkel. Im Vordergrund steht die Frage, ob sie einen Fehler begangen hat, als sie vor einem Jahr die Grenze für Flüchtlinge öffnete. SPD, Grüne und Linke, sie alle wiederholen Merkels "Wir schaffen das". Sie kneten, walken und wälzen den Symbolsatz. Der CSU-Chef Horst Seehofer greift Merkel an, dass kaum noch Flüchtlinge nach Deutschland kommen, egal, dass die Koalition in vielem gemacht hat, was er wollte, als sie das Asylrecht mehr und mehr verschärfte, auch egal. Seehofer donnert gegen diese Berliner Politik, auch das ein aufgeladener Begriff. Er verlangt ein Gesetz gegen die Burka, eines für die Obergrenze und Vorrang für Zuwanderer, Zitat, aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis. Populismus gegen Populismus, die CSU hat diese Strategie gleich schriftlich festgehalten. Nicht mehr um genaue Asylregeln oder Integrationskonzepte geht es, nichts läuft differenziert, nichts raffiniert. Das ganze Blabla ist jetzt vorbei, so formuliert es Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär und Seehofers Knecht Ruprecht. Die Partei führt eine Diskussion um Symbole, Obergrenze her, Burka weg, Islam böse. Merkel soll sagen, dass sie einen Fehler begangen hat. Sie soll abschwören. Am besten soll sie auf einen CSU-Parteitag reisen und 4 Wörter rufen: Wir schaffen das nicht. Es ist ein starres, ein dröhnendes Rechthabern. Merkel hat das erkannt. Sie hat ihren Symbolsatz diese Woche im Bundestag ausnahmsweise nicht apostrophiert. Das war besser so. Sie startete eine Art verbale Abrüstungsinitiative. Die Politik solle ihre Sprache mäßigen, schlug sie vor, denn wer die Debatte ständig eskaliere, verliere gegen die AfD. Da hat sie allerdings recht. Nützen wird der Appell ihr trotzdem nicht. Schuld daran ist Merkel selbst. In 10 Jahren als Kanzlerin hat sie die Politik geprägt. Unter ihr wurden die Dinge technokratisch verhandelt, die mutige Rede wurde etwas für Amateure. Ihr eigenes Handeln hat Merkel lange vor allem beschwiegen. Sie hat Risiken minimiert und in Wahlkämpfen demobilisiert. Wer aber nichts sagt, der kann auch niemanden erreichen. Kein Wunder, dass nun das Laute und Grobe durchbricht, Fakten egal werden, dass Politik zum rechthaberischen Armdrücken verkommt. Aber könnte nicht Merkel selbst wieder emotionaler werden? So wie auf dem CDU-Parteitag im letzten Winter. So wie Anfang des Jahres im Fernsehen bei Anne Will. Nun, die AfD hätte nichts dagegen. Wenn Merkel laut wird, setzt sie die Populisten noch mehr in Szene. Wenn die Kanzlerin aber leise bleibt im Getöse, dringt sie gar nicht durch, dann ist sie nur mehr die Abwesende. Hochkochen oder herunterkühlen, beides bringt sie nicht weiter. Das ist ein Jahr vor der Bundestagswahl das Merkel-Dilemma. Es ist nicht auflösbar.